am Apparat. Frau Felsestein, sind Sie das? Selbstverständlich, Sie haben mich doch angerufen. Ich bin's, die Rettich. Ich muss für heute leider absagen. Mich hat die Hex geschossen. Oh, das tut mir leid. Schlimme Schmerzen? Ach, aufstehen kann ich jedenfalls nicht. Wie waren Goethes letzte Worte? Mehr Licht. Hier so schlecht. Aber unser Obermoos-Sendung muss deswegen nicht ausfallen. Ach, die hole man nach, wenn mich die Hex wieder losgelassen hat. Na, Sie wissen doch, Frau Rettich, Rituale. Aber wie? Na, Sie lade sich die Audiotheks-App runter und dann hören wir parallel. Ich hier, Sie da. Meinen Sie, das geht? Unbedingt. Und in der Ratepause telefonieren wir wieder. Vielleicht ist das eine gute Sache. Groß was anders da mache, kann ich jetzt eh nicht. Wie heißt denn die heutige Folge? Punkt 7 Uhr. Ja, ich weiß schon, Frau Felsestein, da lege ich mal pünktlich los. Na, so heißt die aktuelle Folge. Ach so, warte sie. Ich hab's schon. Na dann, liebe Freundinnen in Audite, ich bitte vor die Apparate. Wer war's? Wie geschah's? Was war los? Das Wort hat Kriminalrat Obermoos. Wenn ich vor dem Tatort eines Verbrechens stehe und so gar nicht weiß, welcher von den Verdächtigen wohl der Täter gewesen ist, dann kann es mir passieren, dass ich ein Bild an der Wand betrachte oder einen Lehnstuhl in der Ecke anschaue und mir denke, wenn du nur reden könntest, du warst dabei, als die Tat geschah. Tja, aber leider sind diese Dinge stumm und sie können dem Kriminalisten nicht helfen. Das heißt, einmal hat ein solches stummes Ding doch gesprochen, laut und deutlich gesprochen. Und das so schön ausgedachte Alibi eines Verbrechers löste sich in Luft auf. Um ein Haar hätte ich diesen stummen Zeugen übersehen. Es ging um 5 Minuten. Ich will Ihnen die Geschichte erzählen, aber die Lösung erst nach einer kleinen Pause. Sie sollen wieder einmal selbst ein wenig Detektiv spielen und dahinter kommen, was der stumme Zeuge verriet. Es begann damit, dass eines Abends ein Studienrat, der in einer kleinen stillen Siedlungsstraße wohnte, plötzlich angerufen wurde. Der Name dieses Studienrates tut weiter nichts zur Sache, er spielt in der Geschichte nur eine Nebenrolle. Am Apparat meldete sich ein junger Mann, den er manchmal bei seinem Nachbarn ein- und ausgehen gesehen hatte. Dieser Nachbar war ein etwas schrulliger, menschenscheuer alter Mann namens Hartwig. Er wohnte ganz allein in seinem kleinen Häuschen und der junge Mann, der ihn manchmal besuchte, war sein Neffe. Dieser Neffe rief also den Studienrat an, an diesem stillen Abend, an dem die Geschichte beginnt. Entschuldigen Sie die späte Störung, Herr Doktor. Ich bin der Neffe von Herrn Hartwig, der nebenan wohnt. Ich versuche vergeblich, meinen Onkel telefonisch zu erreichen, das meldet sich niemand. Aber ich weiß genau, dass er um diese Zeit immer zu Hause ist. Darf ich Sie bitten, noch einmal nachzusehen, was eigentlich los ist? Ich nehme mir inzwischen ein Taxi und komme auch hinaus. In einer Viertelstunde bin ich dort. Der Studienrat sah auf die Uhr, bevor er sein Haus verließ. Es war 9:55. Seit mehr als 2 Stunden war die Nacht hereingebrochen. Das Nachbarhaus war dunkel und still. Der Studienrat schellte mehrmals, aber es rührte sich niemand in dem Haus. Alle seine Fenster waren geschlossen, nur eines im ersten Stock stand offen. Er wusste, dass sich dahinter das Schlafzimmer des Herrn Hartwig befand. Plötzlich glaubte der Lauschende ein schwaches Stöhnen aus diesem Zimmer zu vernehmen. Da, wieder. Beunruhigt eilte der Studienrat in sein Haus zurück und rief das Polizeirevier an. Zufällig befand ich mich gerade auf dem Revier. Da ich den gleichen Weg hatte, schloss ich mich den Beamten an. Wir fanden den Studienrat vor dem Haus des Herrn Hartwig stehen. Ah, gut, dass Sie kommen. Guten Abend. Guten Abend. Na, irgendwas Neues? Ja, ich habe vorhin deutlich Stöhnen gehört. Da oben aus dem Fenster. Da ist das Schlafzimmer. Aber jetzt ist alles ruhig. Und da scheint ja der Neffe zu kommen. Ah. So, danke schön. Ja, danke. Ich bin der Neffe von Herrn Hartwig. Hoffentlich ist nichts passiert. Ich habe vorhin mehrfach ein leises Stöhnen aus dem Schlafzimmer gehört. Stöhnen? Ja. Dann sollten wir doch gleich mal nachsehen. Ich habe einen Schlüssel zum Haus. Nein, bitte bleiben Sie hier. So. Aber warten Sie hier unten, vielleicht brauchen wir Sie noch. Jawohl, Herr Kommissar. So, hier ist es. Augenblick bitte. Wir wollen doch lieber die Türklinke mit dem Taschentuch anfassen. Sehen Sie so. Aber Onkel, was ist denn los? Wir blickten auf die Szene eines Verbrechens. Auf dem Boden des Schlafzimmers lag mit dem Gesicht zur Erde ein alter Mann, vollständig angekleidet. Er war tief bewusstlos und hatte eine schwere Kopfverletzung. Hatte ihn der Täter für tot liegen gelassen? Nun, ich will vorausschicken, dass es den Ärzten gelang, ihn am Leben zu erhalten und dass ich später noch manches Schwätzchen mit ihm so vorbeigehen über den Zaun seines kleinen Vorgartens gehalten habe. Aber jetzt sah es schlimm um ihn aus. Er lag ein paar Schritte neben dem Bett und rührte sich nicht. In der Mauer über dem Bett war ein kleiner, stählerner Safe eingelassen. Seine Tür stand offen. Das Safe ist leer. Hab mir da immer gedacht, dass es einmal schief gehen muss. Wie oft habe ich meinem Onkel gesagt, er soll ins Altersheim ziehen. Wollte ja nicht. Hat immer eine ganze Menge Geld hier aufgehoben. Hat immer geglaubt, dass alle Banken früher oder später pleite machen müssen. Da haben wir es jetzt. Der junge Mann war mir herzlich unsympathisch. Aber wir mussten uns um den Verletzten kümmern. Weitere Beamte kamen vom Revier. Gerade als ich den Neffen und den Studienrat aufgefordert hatte, draußen zu warten, sagte einer der Polizisten zu mir: Hier, Herr Kommissar, das haben wir bei den Verletzten gefunden. Eine Taschenuhr. Mhm. Gehört die Ihrem Onkel? Ja, natürlich. Das ist die Taschenuhr von meinem Onkel. Das Glas ist zersplittert und die Uhr ist stehen geblieben. Auf 6:02. Die muss ihm im Fall aus der Tasche gefallen sein. Ja, oder er ist draufgefallen. Also sie ist noch fast ganz aufgezogen. 6:02. Das wäre natürlich ein sehr wichtiger Hinweis darauf, wann der Überfall geschehen ist. Ach, Herr Doktor, sagen Sie bitte, wann haben Sie Herrn Hartwig das letzte Mal gesehen? Aber bitte erinnern Sie sich genau. Ja, genau. Ich habe ihn im Vorgarten gesehen, als ich heute Nachmittag nach Hause kam. So gegen 2. Seitdem nicht mehr. Und Sie haben also Ihren Onkel gestern zum letzten Mal gesehen? Ja, gestern. Und heute den ganzen Tag nicht mehr? Nein. Wir hatten gestern verabredet, dass ich für ihn heute Nachmittag nach Waldheim fahren sollte. Eine Briefmarkensammlung ansehen. Ich berate ihn nämlich beim Briefmarkenkauf. Aha. Hat er einen Tick. Er legt sein Geld immer in Briefmarken an. Sicherer als bei der Bank von England, sagt er immer. Ist dann seine Briefmarkensammlung noch da? Ich weiß gar nicht, wo sie aufhebt. Alter Mann ist ja so misstrauisch. Ja. Da waren Sie also heute Nachmittag auswärts in Waldheim. Ja, mein Onkel hatte erfahren, dass dort jemand eine Sammlung verkaufen wollte. Ich sollte sie mir ansehen. Ich fuhr 4:30 hin mit der Bahn. Man braucht etwa 3/4 Stunde bis Waldheim. Und nachdem ich bei dem Mann gewesen war, fuhr ich mit dem Zug 6:45 zurück. 7:30 war ich da wieder da. Und warum haben Sie Ihren Onkel erst 10 Uhr angerufen? Ach, eigentlich wollte ich überhaupt erst morgen früh anrufen. Aber ich dachte mir, der alte Mann kann vielleicht vor lauter Neugierde nicht schlafen. Besser, du rufst ihn mal an und sagst ihm, was in Waldheim los war. Übrigens, der Sammler dort ist ein Kollege von Ihnen, ein Polizeikommissar Beckert. Sie kennen ihn vielleicht. Ja, ich kannte ihn. Nachdenklich ging ich in das Schlafzimmer zurück. Na, da lieferte diesmal ja die Polizei selbst das Alibi. Es sei denn, die stehen gebliebene Taschenuhr war nur eine Finte. Aber wie sollte man das beweisen? In Gedanken versunken schaute ich mich in dem Schlafzimmer um. Da war der Tisch, auf ihm stand ein Glas, halb voll mit kalt gewordenem Tee gefüllt. Der Löffel steckte noch in dem Glas. Der Stuhl war weit fortgeschoben, als wäre der Mann, der auf ihm gesessen hatte, hastig aufgestanden. An der einen Seite der Wand stand ein Kleiderschrank. Seine Türen waren versperrt, aber die Schlüssel steckten nicht. Etwas merkwürdig bei einem Mann, der allein wohnte. Aber vielleicht traute er seiner Putzfrau nicht. An der Wand gegenüber stand das Bett. Es war aufgedeckt. Wann ging eigentlich der alte Mann schlafen? Ich musste mich erkundigen. Nachdenklich besah ich mir die paar Dinge, die auf dem Nachttisch lagen. Ein Wecker, der emsig tickte, Der Zeiger für das Weckwerk stand auf genau 7 Uhr. Dann ein Fläschchen mit Bromtropfen, ein leeres Glas mit einem altmodischen Silberlöffelchen und ein dickes Buch. Ich schlug es auf. Schau an, ein blutrünstiger altmodischer Kolportageroman. Naja, ich habe noch ganz andere Bücher auf Nachttischchen liegen gesehen. Ja, und dann gingen wir. Einer der Beamten, Schultes, machte es sich für den Rest der Nacht in der Diele unten bequem. Ich fuhr nach Hause und rief Kommissar Beckert in Waldheim an. Er schlief natürlich längst, aber ich musste ihn wecken. Die Sache war zu wichtig. Tja, und der Mann behauptet also, er sei bei Ihnen gewesen und habe Ihr Briefmarkenalbum durchgesehen. Ja, das stimmt, das trifft zu. Ich kenne den jungen Mann flüchtig von früher her. Und wann kam er heute zu Ihnen? Kurz nach 5:30. Na, ja, und es hat eine gute Stunde gedauert, bis er das Album durchgesehen hatte. So. Dann ist er also erst gegen 6:30 bei Ihnen weggegangen. Genau. Vielen Dank, das genügt mir. Tut mir leid, dass ich Sie wecken musste. Keine Ursache. Dienst ist Dienst. Ich schlief nicht gleich ein. Die Geschichte ging mir sehr durch den Kopf. 6:02 war die Uhr des alten Mannes stehen geblieben. Um diese Zeit war der Neffe in Waldheim gewesen, einwandfrei. Und er war erst 7:30 zurückgekommen. Aber wenn diese stehengebliebene Uhr nur ein Trick war, was dann? Wie sollte ich das beweisen? Unruhig wälzte ich mich hin und her. Hatte ich irgendetwas übersehen? Da war doch etwas gewesen. Was war das nur? Ich fiel in Schlaf. Als ich erwachte, dämmerte bereits der Morgen. Ich sah auf die Uhr, es war 6:30. Der alte Mann fiel mir wieder ein. Mein ausgeruhtes Gehirn funktionierte sofort. Jetzt wusste ich, was ich übersehen hatte. Mit beiden Füßen sprang ich aus dem Bett. 10 Minuten später saß ich in einem Taxi und jagte nach der Siedlungsstraße, in der Herr Hartwig wohnte. Es war 6:06, als ich dort eintraf. Der Polizist, der in dem Haus übernachtet hatte, öffnete mir. Morgen, Herr Kriminalrat. Morgen. Schnell, Schultes, kommen Sie mit. Wir müssen sofort hinauf ins Schlafzimmer. Ist was los, Herr Kriminalrat? Wir gingen hinauf. Oben im Zimmer war nichts verändert. Es stand alles noch genauso wie am Tage vorher. Sie haben nichts angerührt? Nichts, Herr Kriminalrat. Gut. Wie spät haben wir es denn? Es muss gleich 7 Uhr sein. Ja, genau. Warten Sie auf etwas, Herr Kriminalrat? Allerdings, ich warte auf etwas. Auf was, wenn ich fragen darf? Das werden Sie sofort merken, mein Lieber. Ich hoffe wenigstens, dass es kommt. Na also. Es war gekommen. Es war der Wecker auf dem Nachttischchen. Auf ihn hatte ich gewartet. Das Weckwerk war, wie ich am Abend zuvor festgestellt hatte, auf 7 Uhr gestellt. Und Punkt 7 Uhr hatte der Wecker geschellt. Niemand hatte ihn seit der Entdeckung der Tat berührt. Ein stummer Zeuge hatte gesprochen. Überzeugender, als ein Mensch es hätte tun können. Er hatte uns etwas sehr Wichtiges mitgeteilt. Mit einem Schlage hatte der ganze Fall ein anderes Aussehen bekommen. Wieso? Was verriet der Wecker? Spielen Sie einmal selbst ein wenig Detektiv. Sie hören jetzt Musik und in ein paar Minuten komme ich wieder. Am Apparat? Frau Rettich, sind Sie das? Selbstverständlich, Sie haben mich doch angerufen. Ach, stimmt ja. Alter, um sie berufstehen muss. Ja, aber wieso dann eigentlich? Na, das hätte der Kriminalrat mal fragen sollen. Aber wahrscheinlich muss der nur pünktlich seine Tablette nehmen. Da ist der Drops gelutscht. Der Wecker fließt bei mir als erstes vom Nachttisch, wenn ich mal in Pension gehe. Bei mir wird es kaum was helfen. Ich werde selbst, wenn ich Urlaub mache, pünktlich 10 Minuten vor dem vermeintlichen Weckerklingeln wach. Der frühe Vogel fängt das Wämschen. Ach, auf das Wämschen kann ich gut verzichten. Ich habe ja nicht einmal Vögel daheim. Aber jetzt mal im Ernst, Frau Felsenstein. Ich wette, diesmal habe sie auch keinen Schimmer. Verloren. Bei mir hat's gleich geklingelt. Jetzt bin ich aber gespannt. Ich muss nur echt lang über einen Satz vom Obermoos nachdenken. So? Was meinte der Herr Kriminalrat nur mit, na, da hab ich noch ganz andere Bücher auf dem Nachttisch liegen gesehen. Immerhin hat er überhaupt noch Bücher auf dem Nachttisch. Heutzutage liegt da ja eher die Fernbedienung oder das Handy. Ich wäre immer noch neugierig, was da für Bücher gelesen haben könnt. Tagebücher mit pikanten Details. Gefüllte Sparbücher. Gebetsbücher. Unter uns zwei Betschwesterche, es werden wohl Bücher gewesen sein, die wohl das Gegenteil von Betbüchern gewesen sein müssen. Meine sie eher solche Betbücher. Psst, es geht weiter. Ja, der Wecker. Er verriet uns das Wichtigste an dem ganzen Fall. Passen Sie auf. Herr Hartwig war allein gewesen und niemand anderer als er konnte den Wecker gestellt und aufgezogen haben. Dass es etwa der Täter getan hätte, wäre von diesem eine ganz widersinnige, unnötige, ja für ihn verhängnisvolle Handlung gewesen. Er hatte den Wecker auf dem Nachttisch gar nicht beachtet. Und er hatte nicht gemerkt, welchen wichtigen Zeugen seiner Tat er hier übersah. Denn wenn Herr Hartwig den Wecker an diesem Abend vor 7 Uhr aufgezogen und auf Punkt 7 Uhr gestellt hätte, dann hätte der Wecker um 7 Uhr abends schellen müssen. Dass er jedoch erst um 7 Uhr morgens schellte, bewies, dass er irgendwann nach 7 Uhr abends gestellt worden war. Es kam nur Herr Hartwig dafür in Frage, der aber angeblich bereits um 6 Uhr überfallen worden war. Der Wecker bewies, dass die Tat nicht um 6 Uhr, sondern irgendwann nach 7 Uhr, zwischen 7 Uhr und 10 Uhr, geschehen sein musste. Damit hatte sich das so schön ausgedachte Alibi des Neffen in Luft aufgelöst. Er gestand die Tat. Ja, ich war's. Als ich zurück aus Waldheim kam, da fuhr ich gleich zu meinem Onkel. War schon dunkel, ich glaube, es hat mich auch niemand gesehen. Hab ja einen Schlüssel zum Haus. Mein Onkel saß im Schlafzimmer, der See stand offen. Er erschrak fürchterlich, als ich plötzlich in der Türe stand. Da beschimpfte er mich noch und da gab es Streit und ich schlug ihn nieder. Hab der Versuchung nicht widerstehen können. Hatte mich auch niemand gesehen. Und die Taschenuhr Ihres Onkels? Das ist mir eingefallen, als sie ihm aus der Tasche fiel. Ich brauchte doch ein Alibi. Ich stellte sie auf ein paar Minuten vor 6, zerschlug das Ziffernblatt und schob sie unter ihn. Und dachten, das hätten Sie nur besonders schlau gemacht, was? Die Taschenuhr sollte Ihnen ein Alibi liefern. Aber eine andere Uhr, die weiterlief, sie zerschlug es wieder. Sie hörten Kriminalrat Obermoos erzählt. Eine Denkaufgabe zum Mitraten von Walter Gertheis. Folge 3, Punkt 7 Uhr. Mit Otto Knurr, Hans-Martin Köttenich, Wilhelm Schmidt, Peter Schmitz, Robert Seibert und Heinz Schimmelpfennig als Kriminalrat Obermoos. Regie: Heinz-Otto Müller. Ursendung HR, 10.06.1959. Eingerahmt von Frau Felsenstein, Susanne Schäfer und Frau Rettisch. Anke Sevenich, Buch und Regie, Leonard Koppelmann und Leon Hase. Eine Produktion des Hessischen Rundfunks 2022. Thank you. Thank you.